Abschnitt 7 aus Nicholas Nickleby, Band 3 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 27. Kapitel, Teil 1. Mrs. Nickleby macht die Bekanntschaft der Herren Hay und Rupfer, deren Ergebenheit und Zuvorkommenheit gegen sie ohne Grenzen ist. Mrs. Nickleby hatte sich seit vielen Tagen nicht so stolz und wichtig gefühlt, als in den Augenblicken, wo sie zu Hause wieder angelangt, den glänzenden Träumen sich gänzlich überließ, welche sie auf ihrem Heimwege begleitet hatten. »Lady Mulberry Fogg«, das war der vorherrschende Gedanke, »Lady Mulberry Fogg«. Am vorigen Dienstage wurde auf St. George's Hanover Square durch den hochwürdigsten Bischof von Llandaff ehelich verbunden Sir Mulberry Fogg von Mulberry Castle in North Wales und Catherine, einzige Tochter des verstorbenen Nicholas Nickleby Esquire in Devonshire. »Wahrhaftig«, rief Mrs. Nickleby aus, »es klingt sehr schön.« Nachdem sie die Trauung nebst den begleitenden Festlichkeiten zu ihrer vollkommenen Befriedigung abgetan hatte, malte sich die fantasiereiche Dame eine lange Reihe von Ehren und Auszeichnungen vor, welche Käthchen natürlich auf ihrer neuen und glänzenden Laufbahn nicht fehlen konnten. Sie wurde, wie sich von selbst verstand, bei Hofe vorgestellt. An ihrem Geburtstage, der auf den 19. Juli fiel, 10 Minuten nach 3 Uhr morgens, dachte Mrs. Nickleby in Parenthese, denn ich entsinne mich, gefragt zu haben, was es an der Zeit wäre, bereitete Sir Mulberry seinen sämtlichen Pächtern ein großes Fest und gab ihnen 3,5% von ihrer letzten halbjährlichen Pacht zurück, was genau und ausführlich in den Blättern unter der Rubrik »Nachrichten aus der fashionablen Welt« zur unendlichen Bewunderung und Wonne aller Leser derselben berichtet wurde. Käthchens Bild erschien in wenigstens einem halben Dutzend der neuesten Taschenbücher, nicht zu vergessen die Verse in prachtvollem Drucke gegenüber. Bei Betrachtung des Porträts Lady Mulberry Fogg von Sir Raymond Schönlieb. Vielleicht auch, dass ein nach einem umfassenderen Plane ediertes Taschenbuch ein Bildnis der Mutter Lady Mulberry Fogg nebst Zeilen von dem Vater Sir Raymond Schönliebs enthielt. Es hätten sich wohl schon unwahrscheinlichere Dinge ereignet. Weniger interessante Porträts waren erschienen. Als sich die gute Dame mit diesem Gedanken beschäftigte, nahm ihr Antlitz unwillkürlich jenen aus ziererischem Lächeln und Schläfrigkeit gemischten Ausdruck an, der allen Porträts dieses Genre gemein und vielleicht einer der Gründe ist, weshalb dieselben stets so bezaubernd und liebenswürdig anzusehen sind. Unter solchen Triumphen der Luftschlossbaukunst verging Mrs. Nickleby der ganze Abend nach ihrer zufälligen Bekanntschaft mit Ralphs vornehmen Freunden, und nicht minder prophetische und vielverheißende Träume verschönten in der nächstfolgenden Nacht ihren Schlummer. Sie ordnete fortwährend mit denselben, nachdem sie ausgeschlafen, vielleicht ein wenig herabgestimmten Gedanken beschäftigt, am folgenden Tage ihr frugales Mittagsessen, als das Mädchen, das ihr teils zur Gesellschaft und teils zum Beistand in den Haushaltsangelegenheiten diente, ungewöhnlich erregt in das Zimmer hereinstürzte und verkündete, dass 2 Herren auf der Hausflur warteten und um die Erlaubnis bitten ließen, heraufkommen zu dürfen. »O Himmel«, rief Mrs. Nickleby aus, eiligst Stirnlocken und Haube ordnend, »sind die Herren vielleicht der Lord und...« »Ach, und stehen die ganze Zeit auf der Hausflur. Warum gehst du nicht und nötigst sie heraufzukommen? Wie kannst du so auf den Kopf gefallen sein?« Während das Mädchen den erhaltenen Befehl ausführte, entfernte Mrs. Nickleby in größter Hast alle Spuren von Speise und Trank und hatte es kaum getan und sich mit einer so gesammelten Miene, als sie anzunehmen vermochte, niedergesetzt, als zwei ihr vollkommen unbekannte Herren eintraten. »Ich empfehle mich Ihnen, Ma'am«, hob der eine das zweite Wort scharf betonend an. »Ich empfehle mich Ihnen, Ma'am«, wiederholte der zweite, »Ma'am«, ebenso stark hervorhebend wie um Abwechslung in die Anrede zu bringen. Mrs. Nickleby knickste und lächelte, knickste abermals und bemerkte händereibend, dass sie wirklich die Ehre nicht hätte. »Uns zu kennen«, fiel der erste Herr ein. »Der Verlust ist auf unserer Seite, Mrs. Nickleby. Was sagen Sie, Hay?« »Er ist ganz auf unserer Seite«, sagte Hay. »Wir haben es sehr oft bedauert, Hay.« »Erstaunlich oft, Rupfer. Jetzt wird uns indes das Glück zuteil, nach welchem wir geschmachtet und uns gesehnt haben, nicht wahr, Hay?« »Versteht sich, Rupfer. Wie könnte es anders sein?« »Sie hören, Ma'am, vernehmen das unverwerfliche Zeugnis meines Freundes Hay. Doch das erinnert mich. Die Formen, ja, die Formen dürfen in der zivilisierten Gesellschaft nicht außer Acht gelassen werden. Hay, Mrs. Nickleby.« Mr. Hay legte die Hand auf das Herz und verbeugte sich tief. »Ob ich Ihnen selbst sagen soll, dass mein Name Rupfer ist, oder meinen Freund ersuchen, mich Ihnen vorzustellen, ob ich die Freiheit, die ich durch diesen Besuch mir nehme, einfach durch meine lebhafte Teilnahme an Ihrem Wohlergehen entschuldigen, oder mich Ihnen als einen Freund Sir Mulberry Fox zu erkennen geben soll, Mrs. Nickleby, dieses alles überlasse ich Ihrer eigenen Entscheidung.« »Ein Freund, Sir Mulberry Fox, bedarf keiner besseren Einführung bei mir«, entgegnete Mrs. Nickleby huldreich. »Ich bin entzückt, Sie so reden zu hören«, sagte Mr. Rupfer, sich dicht neben Mrs. Nickleby setzend. »Es ist mir eine wahre Herzensfreude, zu der Kunde zu gelangen, dass mein vortrefflicher Freund Sir Mulberry in so hoher Achtung bei Ihnen steht.« »Ein Wort in das Ohr, Mrs. Nickleby. Wenn es Sir Mulberry erfährt, wird er sich glücklich fühlen, grenzenlos glücklich. Hey, nehmen Sie Platz.« »Meine Wohlmeinung«, sagte Mrs. Nickleby, ganz selig in dem Gedanken, außerordentlich fein zu sein, »meine Wohlmeinung kann für einen Herrn wie Sir Mulberry Fogg sehr wenig Bedeutung haben.« »Wenig Bedeutung?« rief Mr. Rupfer aus. »Hey, von welcher Bedeutung ist Mrs. Nicklebys Wohlmeinung für unseren Freund Sir Mulberry?« »Von welcher Bedeutung? Ist sie nicht von der größten Bedeutung für ihn?« »Ohne Zweifel«, sagte Hay, »von der allergrößten Bedeutung.« »Es kann Mrs. Nickleby nicht unbekannt sein«, sagte Mr. Hay, »welch einen unermesslichen Eindruck das holde junge Mädchen...« »Hey, bedenken Sie«, unterbrach ihn sein Freund. »Rupfer hat recht«, murmelte Hay nach einem kurzen Stillschweigen. »Ich sollte nichts davon sagen. Ich danke Ihnen, Rupfer.« »Für wahr«, dachte Mrs. Nickleby, »ein solches Zartgefühl ist mir noch nie vorgekommen.« Nachdem sich Rupfer ein paar Minuten sehr verlegen gestellt hatte, bat er Mrs. Nickleby zu vergessen, was er sich unbedacht entschlüpfen lassen, und ihn für unklug, unbesonnen und vorwitzig zu halten. Er machte dabei nur die einzige Bedingung zu seinen Gunsten, sie müsse überzeugt sein, dass er nur die besten Absicht gehegt habe und hege. »Doch wenn ich«, schloss er, »so viel Liebenswürdigkeit und Schönheit auf der einen Seite und so viel Glut und Hingebung auf der anderen Seite gewahre, so...« »Verzeihung, Hay, es war nicht meine Absicht, auf den Gegenstand zurückzukommen. Bringen Sie einen anderen auf die Bahn.« »Wir versprachen Sir Mulberry und Lord Frederick«, nahm Hay das Wort, »Ihnen heute Morgen aufzuwarten und uns zu erkundigen, ob Sie sich auch gestern Abend nicht erkältet hätten, Ma'am.« »Nicht im Allergeringsten, Sir«, erwiderte Mrs. Nickleby. »Haben Sie die Gewogenheit, Lord Frederick und Sir Mulberry mit meinem besten Dank für die Ehre Ihrer Erkundigung zu sagen, dass ich mich durchaus nicht erkältet hätte, was umso mehr zu verwundern ist, da ich wirklich sehr zu Erkältungen hinneige. Einmal hatte ich mir einen Schnupfen geholt, ich glaube, es war im Jahre 1817, erlauben Sie, 4 und 5 macht 9, richtig, 1817, den ich nie wieder loszuwerden glaubte. Ich meinte wirklich in allem Ernste, dass ich ihn mein Leben lang behalten müsste. Ich wurde endlich durch ein Mittel von ihm befreit, von welchem ich nicht weiß, ob es Ihnen bekannt ist, Mr. Rupfer. Man macht 4 Quart Wasser so heiß, als man es irgend ertragen kann, tut 1 Pfund Salz und für 6 Pence Kleie hinein und sitzt jeden Abend vor dem Schlafengehen 20 Minuten mit dem Kopfe darin, oder eigentlich nicht mit dem Kopfe, sondern ich wollte sagen mit den Füßen. Es ist ein ganz wundervolles Mittel. Ich weiß noch genau, dass ich es zum ersten Male den Tag nach Weihnacht anwendete, und Mitte April darauf war mein Schnupfen fort, was in der Tat umso merkwürdiger war, da ich seit Anfang September daran gelitten hatte. »Welch ein schreckliches Schicksal«, bemerkte Mr. Hay. »Wirklich, über alles furchtbar«, rief Mr. Rupfer aus. Doch die Pein davon zu hören, wird wenigstens durch die Freude darüber versüßt, dass es von Mrs. Nickleby überwunden wurde, sagte Hay. Und dieser Umstand ist es, der der ganzen Sache ein so ergreifendes Interesse gibt, fügte Rupfer hinzu. Doch wir dürfen über dem Vergnügen unseres Besuchs unseren Auftrag nicht vergessen, sagte Hay, als wenn er sich desselben plötzlich entsinne. »Wir erscheinen mit einem Auftrage bei Ihnen, Mrs. Nickleby.« »Mit einem Auftrage?« rief die gute Dame aus, vor deren Seele sogleich ein förmlicher Heiratsantrag für Kätchen in den lebhaftesten Farben stand. »Von Sir Mulberry«, erwiderte Hay, »Sie müssen sich hier langweilen.« »Ich muss bekennen, nicht wenig«, versetzte Mrs. Nickleby. »Mulberry Fork lässt sich Ihnen empfehlen und auf das Allerdringendste bitten, dass Sie auf heute Abend einen Platz in einer Privatloge annehmen möchten.« »Ach, ich gehe ganz und gar nicht aus.« »Das ist eben der Grund, meine verehrte Mrs. Nickleby, weshalb Sie heute Abend ausgehen sollten«, entgegnete Rupfer. »Hey, vereinigen Sie mit Sir Mulberrys Bitten die Ihrigen.« »Oh, ich bitte angelegentlichst, schenken Sie doch dem Schauspieler heute Abend die Ehre Ihrer Gegenwart«, sagte Hay. »Sie dürfen es uns in der Tat nicht abschlagen«, fügte Rupfer hinzu. »Sie sind sehr gütig«, entgegnete Mrs. Nickleby, »aber wirklich kein Aber, meine Verehrte«, unterbrach Mr. Rupfer, »im ganzen Wörterbuche steht kein solches Wort. Ihr Schwager, Lord Frederick, Sir Mulberry, Hay, Sie alle werden von der Partie sein, und eine abschlägliche Antwort ist außer Frage. Sir Mulberry schickt Ihnen einen Wagen, genau 20 Minuten vor 7 Uhr.« »Sie können nicht so grausam sein, die ganze Gesellschaft mit Kummer zu erfüllen, Mrs. Nickleby.« »Sie sind so sehr dringend, dass ich kaum weiß, was ich sagen soll«, sagte die würdige Dame. »Sagen Sie gar nichts, kein Wort, kein einziges Wort, meine werteste Mrs. Nickleby«, erwiderte der treffliche Mr. Rupfer und fügte mit leiserer Stimme hinzu, »ich missbrauche freilich nur auf eine höchst geringfügige und entschuldbare Weise bei dem, was ich zu sagen gedenke, in mich gesetztes Vertrauen. Aber dennoch, wenn mein Freund Hay etwas davon hörte, er hat ein so unendlich zartes Gefühl für Ehre, Mrs. Nickleby, so würde er mich noch vor Mittag herausfordern.« Mrs. Nickleby warf dem kriegerischen Hay, der an das Fenster getreten war, einen besorglichen Blick zu, und Rupfer fuhr, die Hand ihr drückend, fort. Ihre Tochter hat eine Eroberung gemacht, eine Eroberung, zu welcher ich Ihnen Glück wünsche. Sir Mulberry, meine verehrteste Frau, Sir Mulberry ist Ihr sie anbetender Sklav.« »Ha!« rief Hay in diesem Augenblicke außer und nahm mit theatralischem Anstande etwas vom Kaminsimse herunter. »Was ist dies? Was sehe ich?« »Was sehen Sie, Freund?« fragte Mr. Rapfer. »Es ist der Ausdruck, die Miene, das Antlitz«, rief Mr. Hay mit einem Miniaturbilde in der Hand auf einen Stuhl sinkend aus. »Unvollkommen aufgefasst, schwach ausgeführt, aber doch der Ausdruck, die Miene, das Antlitz.« »Ich erkenne es sogar in dieser Entfernung«, rief Mr. Rapfer in höchstem Enthusiasmus aus. »Meine teure Ma'am, ist es nicht das schwache Abbild?« »Es ist das Porträt meiner Tochter«, fiel Mrs. Nickleby mit mütterlichem Stolze ein. Die kleine Miss Lacrivey hatte es erst vor einigen Tagen gebracht. Sobald Mr. Hay seine Vermutungen bestätigen gehört hatte, ergoss er sich in die ausschweifendsten Lobsprüche des göttlichen Originals und küßte das Bild im Feuer seiner Begeisterung einmal über das andere, während Rapfer Mrs. Nicklebys Hand an sein Herz drückte und ihr mit so viel Beeiferung und Teilnahme zum Besitzer einer solchen Tochter Glück wünschte, dass ihm Tränen in den Augen standen oder doch zu stehen schienen. Die arme Mrs. Nickleby hatte anfangs mit einer beneidenswerten Wohlgefälligkeit zugehört, wurde aber zuletzt durch all diese Beweise von Achtung und Zuneigung zu ihrer Familie vollkommen überwältigt. Ja, selbst das Stubenmädchen, das die Tür geöffnet, um in das Zimmer zu treten, blieb wie angewurzelt vor Erstaunen über die Ekstase der beiden freundschaftlichen Herren auf dem Flecke stehen. Hay und Rapfer wurden allmählich wieder ruhiger, und nunmehr hub Mrs. Nickleby an, die Besucher mit einer Wehklage über ihre veränderten Glücksumstände und einer malerischen Beschreibung ihres alten Wohnhauses in Devonshire zu unterhalten, wobei sie sämtliche Gemächer schilderte und auch weder die kleine Vorratskammer vergaß noch unerwähnt ließ, wie viele Stufen man hinabsteigen musste, um in den Garten zu gelangen, wie man sich wendete, wenn man aus dem Wohnzimmer kam, und wie vortrefflich die Küche eingerichtet gewesen. Die letzterwähnte Reminiszenz führte Mrs. Nickleby natürlich in das Waschhaus, wo sie über die Brauutensilien stolperte, unter welchen sie sich vielleicht eine Stunde zu schaffen gemacht haben würde, wenn dieselben nicht durch eine begreifliche Ideenverknüpfung Mr. Hay erinnert hätten, dass er über alle Vorstellungen durstig wäre. »Und lassen Sie sich sagen«, beteuerte er, »wenn Sie einen Krug Porter aus dem Gasthause holen lassen wollen, so werd ich ihn bestimmt und unfehlbar trinken.« Und Mr. Hay trank ihn bestimmt und unfehlbar, und Mr. Rapfer half ihm dabei, während Mrs. Nickleby zuschaute, ihre Bewunderung teilend zwischen der Herablassung der beiden Herren und der Ungeniertheit, mit welcher sie sich des zinnernen Krugs bedienten. Und es mag hier zur Erklärung des anscheinenden Wunders bemerkt werden, dass Gentlemen, welche, wie die Herren Hay und Rapfer, von ihrem Genie oder wo nicht von ihrem Genie, vielleicht noch mehr von der Genieabwesenheit bei anderen Leuten leben, sich bisweilen sehr ärmlich behelfen müssen und daran gewöhnt sind, in sich solchen Zeitläuften auf eine sehr einfache und idyllische, gütliche Weise zu tun. »Also 7:20 wird der Wagen hier sein«, bemerkte Mr. Hay beim Aufstehen. »Erlauben Sie mir, noch einen flüchtigen Blick auf das holde Antlitz zu werfen.« »Ah, da ist es, unverändert, ganz wie vorhin«, rief er aus, was beiläufig gesagt äußerst merkwürdig war, da Miniaturbilder so häufig den Gesichtsausdruck wechseln. »Oh, Rapfer, Rapfer!« Rapfer erwiderte nur dadurch, dass er mit großer Gefühls- und Ergebenheitsschaustellung Mrs. Nicklebys Hand küßte, Hay tat es ihm nach und beide entfernten sich mit großer Eilfertigkeit. Mrs. Nickleby pflegte sich stets ziemlich viel auf ihre Einsichten und ihren Scharfblick zugute zu tun, war aber nie so zufrieden damit gewesen als an diesem Tage. Sie hatte am vorigen Abende schon alles gewusst, hatte Sir Mulberry und Käthchen nie beisammen gesehen, Sir Mulberrys Namen nicht einmal gekannt und dennoch vom ersten Augenblicke an durchschaut, wie die Sachen standen, welcher Triumph umso größer erschien, da jetzt auch die letzten Zweifel entfernt waren. Wenn die ihr erwiesenen schmeichelhaften Aufmerksamkeiten noch nicht Beweis genug gewesen wären, so hatte sich ja Sir Mulberrys vertrauter Freund das Geheimnis in hinlänglich deutlichen Worten entschlüpfen lassen. »Wahrlich, ich bin ganz verliebt in den braven, herrlichen Mr. Rupfer«, sagte Mrs. Nickleby. Und ihr fehlte nur eins bei all dieser Herrlichkeit, dass sie nämlich niemand hatte, gegen den sie sich darüber aussprechen konnte. Ein- oder zweimal war sie fast schon entschlossen, stracks zu Miss La Creevy zu gehen und derselben alles zu sagen. »Aber ich weiß doch nicht«, dachte Mrs. Nickleby, »sie ist allerdings eine recht wackere Person, allein ich muss fürchten, zu tief unter Sir Mulberrys Stellung, als dass sie ein pässlicher Umgang für uns sein könnte.« Sie entfernte daher den Gedanken, die kleine Porträtmalerin in ihr Vertrauen zu ziehen, und begnügte sich damit, gegen ihr Mädchen einige dunkle und geheimnisvolle Hindeutungen auf bevorstehende Erhebung und Größe fallen zu lassen, wodurch das Mädchen mit Ehrfurchtsschauern erfüllt wurde. Ende von Abschnitt 7. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 4. Oktober 2024.